an das andere Fenster, um noch einmal Deutschland hören zu lassen. Die Freude, darf ich mal bitten hier an einen Moment, wir wollen noch einmal die Leute hören lassen. Zum Schluss unserer Reportage den Reichskanzler von seinem Fenster hierher zu holen, um drei Worte wenigstens zu sprechen. Versuchen Sie es doch mal. Und wenn der Herr Reichskanzler nicht vom Fenster weg will, die Menschen draußen zu begrüßen, dann sehen Sie doch zu, ob Sie Herrn Göring bekommen können oder Herrn Kompaten bekommen können. Ich will mal eben zu Herrn Göring hingehen. Ja. Vielleicht erzählen Sie so lange einmal, was hier in dem Zimmer auf dem Schreibtisch vorgeht. Ja, meine Damen und Herren, das ist wirklich sehr witzig. Wir sind hier im Arbeitszimmer des Herrn Reichskanzlers. Und sehen auf seinem Schreibtisch, schon heute am ersten Tage, liegt schon die Mappe zur Unterschrift mit vielen Telegrammen und Briefen bereit. Die Begeisterung der Menge ist grenzenlos. Es rauscht zu dem Führer immer wieder hinauf. Wir treten jetzt in das Arbeitszimmer des Reichskanzlers. Die gewaltige Kundgebung der Hunderttausende ist ja für ihn nur eine Unterbrechung der im Augenblick seiner Ernennung zum Reichskanzler unverzüglich aufgenommenen Arbeit. Neben ihm steht Dr. Frick, der alterprobte, treue Mitkämpfer. Steht Göring, der große Flieger und Kämpfer des Weltkrieges, dessen Blut 1923 den Platz vor der Münchner Feldherrenhalle färbte. Stehen andere alterprobte Kameraden und Kämpfer. Jetzt wird ein Dokument hereingereicht. Es ist das Dokument der Ernennung zum Reichskanzler. Es geht von Hand zu Hand. Boten kommen und gehen mit Unterschriftsmappen. Das erwachte Deutschland geht mit seinem Führer Adolf Hitler an die Arbeit. Der Kampf geht weiter. Original. Göring spricht. Achtung. Während ich hier am Mikrofon stehe, wälzen sich draußen vor den Fenstern der Reichskanzlei Hunderttausende von Menschen, eine Stimmung, wie sie nur mehr zu vergleichen ist mit jenem August 1914, da ebenfalls eine Nation aufgebrochen ist, alles, was sie besaß, zu verteidigen. Jetzt haben wir es erreicht. Wir haben nun wenigstens einmal den Versuch gemacht, einige von der Straße wahllos herauszugreifen und herauszubitten. Kommen Sie doch bitte einmal an das Mikrofon eben hier. Was sind Sie von Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Führer, 51 Jahre alt. Waren Sie Soldat? Jawohl, bei der Marine. Sagen Sie doch bitte einmal, was sagen Sie jetzt zu dieser ganzen Sache, die Sie hier erleben? Ich habe nur und frei, ohne jede... Ich habe nur wahrgenommen, dass unsere preußische Polizei nicht mal die Ehre besitzt und wir unseren neuen Kanzler... Das stimmt aber nicht ganz, denn ich habe gesehen, die ganze Schufos auf dem Wagen aufgestanden sind. Nein, die sind nicht aufgestanden, wir haben noch schreien müssen. Ja, aber eine ganze Reihe habe ich gesehen, die sind aufgestanden. Kommen Sie doch mal bitte her, wir sind Student, ja? Jawohl, was haben Sie denn nur denn? Am meisten hat mich ergriffen, wie ein vollbesetzter Mannschaftswagen der Schupo vor dem Fenster des Führers hielt. Der Offizier aufstand, die ganze Mannschaft mit ihm und dem Führer ein kräftiges Heil Hitler ausbrachte. Dann haben also die einen gesessen, eisern in ihrer Disziplin und die anderen, die haben dann Begeisterung gezeigt. Nun wollen wir mal Herrn Dr. Goebbels selber bitten. Vielleicht, Herr Doktor, kommen Sie auch mal an der Barrage, hier eben ans Mikrofon, dann sprechen Sie auch etwas. Damit wollen wir dann für heute schließen. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde.